aufs Meer hinaus. So fern der Heimat folgten wir dem Wind. Doch jedermann an Deck sehnt sich zurück nach Haus. Nach Haus zu Frau und Kind. Meilenweit voraus und braucht ein Seemann auch das Wasser unterm Kiel. Die Seele drängt nach Haus, immer weiter. Segeln schneller als die Flut voran. Bei Tag und auch bei Nacht, wir machen Fahrt. Die Winde geben Kraft, die Hoffnung treibt uns an. Hooray!